Zum Tag der Sonne wurden den Intellektuellen, die zur Entwicklung der Wirtschaft des Landes und zur Verbesserung des Volkslebens einen großen Beitrag geleistet haben, die akademischen Grade und Titel verliehen. Eine Zeremonie zur Verleihung fand am 11. April statt, an der der stellvertretende Kabinettsvorsitzende Chun Kwang-ho und die Intellektuellen teilnahmen. Nachdem der Beschluss des staatlichen Verleihungskomitees für akademische Titel und Grade verlesen wurde, gingen an den Abteilungsleiter der Staatlichen Akademie der Wissenschaften Mun Ho und an Direktor des Agrarwissenschaftsinstituts Kim Tsi-yong der Titel des Akademiemitglieds, an den Abteilungsleiter der Medizinischen Hochschule Pyongyang der Kim Il-sung-Universität Sim Yong-yul und weitere Personen der Titel des Kandidats des Akademiemitglieds und an mehrere Intellektuelle die akademischen Grade und Titel des Professors, Doktors, Vizeprofessors und Magisters.